Es war ein sonniger Sonntagmorgen in der kleinen Gemeinde, als der Pfarrer seine Predigt begann. Seine Stimme war laut und kraftvoll, als er über die Tugenden der Nächstenliebe und des Mitgefühls sprach. Die Gemeindemitglieder lauschten gespannt seinen Worten und nickten zustimmend. Doch plötzlich indachte sich die Stimmung im Gotteshaus. Der Pfarrer begann unerklärlicherweise zu stöhnen und zu schreien. Die Gläubigen starrten entsetzt auf ihn, während er immer lauter wurde und obszöne Worte aus seinem Mund kamen. Nigger, ich bin der fucking Pfarrer, schrie er plötzlich. Die Gemeindemitglieder waren schockiert und wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Einige drehten sich ab, andere tuschelten verwirrt miteinander. Es stellte sich heraus, dass der Pfarrer unter dem Einfluss von Drogen stand, die er heimlich konsumiert hatte. Seine inneren Dämonen waren in diesem Moment ans Licht gekommen und die Gemeinde war geschockt über das unschöne Gesicht ihres geliebten Pfarrers. Der Vorfall sorgte für einen Skandal in der kleinen Gemeinde und der Pfarrer wurde schließlich von seinem Amt suspendiert. Die Gläubigen waren fassungslos über das unerwartete Verhalten ihres spirituellen Führers. Doch trotz des Skandals konnten sie letztendlich vergeben und ihre Gemeinschaftsbindung wiederherstellen. Aber niemand würde je diesen sonnigen Sonntagmorgen vergessen, als der lustvolle Pfarrer unerwartet sein wahres Wesen zeigte.